Ich sehe, gehört dir. Schwere Zeit hatte sie. Und ich missverstehe sie. Und spiel mit dir nie. Behandle sie zärtlich. Ist ich dir aus Zeit? Du solltest es wissen. Sie ist von sensibler Art. Sag ihr, dass du liebst sie. Jeden Tag, jede Nacht. Und du erfährst dann, es gleich sie dir macht. Ich weiß, du erkennst es, wenn Glaube dich hat. Nichts wäre besser als die sensible Art. Ich immer einsam warten sie muss, doch nur du es sein kann, der hilft dir dadurch. Glaub nicht, sie gehört dir, schwere Zeiten sie hat. Du solltest es wissen. Sie ist von sensibler Art.